wieder zurückholen, weil das würde auch so eine Argumentation keinen Konflikt zwischen Pastoren und mir oder uns heraufbeschwören. Wo aber der Konflikt ausgetragen werden sollte, ist die Frage, wie gehe ich an das Problem ran? Ist denn in einer Einzelware, ich sage es nochmal, zu finden, eine bestimmte Quantität an Wert oder nicht? Weil, wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen das Bestimmende in der Gesellschaft die einzelne Ware ist, weil da A von einem Individuum individueller Wert hinein verausgabt worden ist, oder ob die begriffliche Bestimmung andersrum sein muss, wie Robert, auf was Robert Kurz besteht, nämlich dass zunächst erst einmal die Verausgabung der Arbeit auf gesellschaftlicher Ebene eine Begriffsbestimmung erfordert oder zulässt und nicht erst auf der Ware. Das führt nämlich dann in der Konsequenz dazu, dass bei der Diskussion über die Krise oder über die Überwindung oder Abschaffung des Kapitalismus völlig entgegengesetzte Positionen plötzlich daraus werden. Weil wenn ich dem individuellen methodologischen Individualismus unterliege, indem ich sage, ich gehe von der Ware als dem bestimmenden zentralen Begriff aus, dann muss ich auch sagen, dann muss ich an dieser Ware auch an diesem zentralen Begriff auch ansetzen und die Überwindung des Kapitalismus muss sozusagen von dieser Einzelware oder von Warengruppen aus begrifflich gestartet werden. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich gehe von dem Kapital, von Wert und so weiter, als gesamtgesellschaftlichen Begriff aus, dann muss ich auch, wenn ich an eine wie auch immer geartete Überwindung des Kapitalismus denke, muss ich auch zunächst erst einmal von dieser Totalität ausgehen, und komme dann vielleicht, in der Folge dessen zu den Einzelereignissen beziehungsweise einzelnen Waren. Und diese zwei, ich sag mal so, Gegenpositionen, an denen ist uns gelegen, dass man die zumindest mal jetzt nicht sofort als die letzte Wahrheit annimmt, aber dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, dass das der Unterschied ist zwischen Postone und Kurz, beziehungsweise zwischen einer Position, wie sie von Krisis vertreten wird, oder von uns. Also es macht jetzt nicht nur einen scholastischen oder einen akademischen Unterschied, ob ich von der Ware ausgehe und sage, die Ware, von der entfaltet sich sozusagen das ganze Kapital, oder wie ich sage, diesen Begriff der Einzelware ist der Kapitalbegriff bereits vorausgesetzt. Das sind zwei fundamentale Dinge, die man auseinanderhalten sollte. Und das, was du gesagt hast, glaube ich, führt nicht zu einem Streit, sondern da ist man sich einig. Nochmal was zu Ja. sagen. Ja. Ich wollte das nochmal ein bisschen verdeutlichen an einem Problem, das ja in neuerer Zeit sehr eklatant ist, nämlich dass es Waren gibt, bei deren Produktion kaum noch lebendige Arbeit verausgabt wird. Also wenn die Produktion zu einem hohen Grad automatisiert ist, dann steckt da also kaum noch Arbeit drin. Und die herkömmliche marxische Theorie hat gesagt, die haben auch keinen Wert. Die können einen Preis erzielen, oder die haben fast keinen Wert. Und da tauchte dann für die herkömmliche Theorie eben dieses berühmte Wert-Preis-Transformationsproblem auf. Und der Punkt, wo jetzt eben bei Robert Kurz in seinem letzten Buch eben der neue Aspekt drin ist, ist, dass er sagt, nein, das ist also im Grunde ein gegenstandsloses Problem, weil es überhaupt völlig sinnlos ist, bei der einzelnen Ware als einem individuellen Phänomen von einer bestimmten Wertgröße zu reden, sondern dass eben diese Ware erst auf dem Markt eben sich bewähren muss, um einen bestimmten Teil des gesamtgesellschaftlichen Wert sozusagen an sich zu reißen. Und erst da wird die Wertgröße überhaupt bestimmt, der einzelnen Ware und nicht bei der Produktion. Das ist der Punkt, wo er den methodologischen Individualismus etwas noch prägnanter kritisiert, als das bisher der Fall war. So, danke schön. War noch eine Wortmeldung? Nicht, dass wir da einen übersehen. Also das Problem, wo denn der Wert zu finden ist, oder etwas, ich sag mal so, etwas anspruchsvoller formuliert, ob denn der Wert auf der individuellen Ebene zu bestimmen wäre oder erstmal auf der gesellschaftlichen, ist eins, das sich immer wieder findet, selbst in dem Lesekreis, den wir in Dresden veranstalten zum Kapitalband 3, ist auch ziemlich schnell wieder dieses Thema hochgekommen, aber auch in dem in der Diskussion über das Buch von Robert Kurz findet sich das immer wieder. Ist jetzt in einer Ware so ein individueller Wert auffindbar oder begrifflich sinnvoll zu bestimmen oder ist es nicht der Fall? Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die also hundertprozentig auch noch nicht abgeschlossen ist, obwohl jeder schon ahnt, ja, irgendwo hat es was mit der Totalität zu tun, aber wie das jetzt genau zu formulieren ist, weiß nicht, ob da jemand hier im Raum ist, der das sich zutraut. Ich bin auch nämlich auch nicht der Meinung, dass bei Robert Kurz das schon endgültig formuliert ist, sondern der hat es sehr pauschal mal hingeschrieben als Anregung, um die Gedanken weg von dieser Einzelware zu bringen und hin zur gesellschaftlichen Totalität und dass der Wertbegriff eben ohne vorherige Bestimmung der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge auch nicht sinnvoll ist. Ja, dann haben wir jetzt, ich sag mal so, Roswitha, hast du zu deinem Vortrag noch was zu ergänzen? Vielleicht später. Gut. Als letztes habe ich dann selber zur Krisentheorie ein paar Bemerkungen versucht, wobei es das Thema nicht ganz einfach ist, denn wenn das Thema heißt Absenz einer Krisentheorie bei Moishe-Proston, dann ist es schwierig, nach Textstellen zu suchen, weil dieses Postulat heißt ja, wir sagen ja, sie sind nicht da. Und in der Tat sind die nicht da. Ich habe mal einen anderen Text von Proston mitgebracht, wo man sagen kann, naja, er hat wohl ein Gefühl, dass es eine Krise gibt. Das gibt da ein Buch nach Marx, da haben verschiedene Autoren herausgegeben von Rahel Jeggi und Daniel Leuk, haben verschiedene Autoren vor 2-3 Jahren die Gelegenheit bekommen, da ihre Texte abzugeben. Und da schreibt Moishe-Proston einen kurzen Satz: Die hier skizzierte Auffassung der komplexen Dynamik des Kapitalismus ist von großer Relevanz für die heute drohende doppelte Krise, die Umweltzerstörung und der Niedergang der Arbeitsgesellschaft. Wobei die Umweltkrise noch die eine oder andere Bemerkung bekommt von Moishe-Proston, aber der Niedergang der Arbeitsgesellschaft steht sozusagen als erratische Aussage da, da geht er nicht mehr näher drauf ein. Das heißt, der Proston hat wohl irgendwo ein Gefühl, wie fast alle kritischen oder fast alle Menschen auf der Welt, es gibt da irgend sowas wie eine Krise, aber für ihn beschränkt sich diese Vorstellung, wie diese Krise ablaufen könnte, mehr auf ökologische Zusammenhänge. Insofern ist dann die Aufgabe, mehr diejenige herauszufinden, wieso hat er denn keine Krisentheorie? Die eine Geschichte hatten wir schon mit dem methodologischen Individualismus abgehandelt. Wer davon ausgeht, hat eben dann im nächsten Schritt ein Problem, damit die Substanzbestimmung des Wertes genauer hinzubekommen. Wenn diese Substanzbestimmung des Wertes unvollständig ist, führt es auch dazu, dass das Missverhältnis des prozessierten Widerspruchs auch nicht genau bestimmt werden kann und damit die Krisentheorie in eine, wenn es überhaupt noch eine gibt, in eine Richtung tendiert, die dann wieder mehr auf Ökologie abfährt oder eben auf konjunkturelle Auf- und Ab- und ich komme dann noch drauf auf den Tretmühleneffekt. Ja? Ich kann das vielleicht nicht so genau formulieren, aber das ist so richtig mit der Krisentheorie. Ich glaube, Sie haben recht, in dem Buch, ich kann mich auch nicht erinnern, was über das Pistole von der Krisentheorie gelesen zu haben. Das kommt sozusagen nicht vor. Aber es gibt doch die Aufsätze über den Antisemitismus von demselben Autor. Ich weiß jetzt nicht, Nationalsozialismus und Antisemitismus, glaube ich, auch im Sayyera-Verlag erschienen. 94 oder wann kann das sein? Ja, das ist schon älter ursprünglich. Ursprünglich ist das. In dem Aussatz wäre ja völlig sinnlos, wenn Proston nicht in der Krise unterstellen würde. Also da braucht es ja Proston so im Sinne nach, dass man im Wert, dass die Nationalsozialisten im Wert mit den Juden sozusagen anstelle des Wertes vernichteten. Oder sie glaubten, indem sie den Juden vernichteten, vernichteten sie den Wert oder zumindest den zersetzenden Wert also nicht das schaffende Kapital, sondern das besetzende Kapital. Und das ist ja, also das sind ja Tendenzen, die nur in der Krise entstehen können. Also solange das Kapital als Kapital reibungslos funktioniert, wie Luhmann sagt, autopoetisches System sich immer von selbst wieder reproduziert, ist der Vernichtungswahn eigentlich nicht virulent. Der Vernichtungswahn ist eine Reaktion auf das Gefühl, da entsteht im Kapital was, da entsteht was, das nimmt Auswüchse an und das ersetzt jetzt sozusagen das gute, wichtige Schaffen der Kapital von innen her. Und das ist sowas wie ein Wert, der ein schlechter, ein böser Wert, ein falscher Wert und Finanzkapital zum Beispiel, und das ist jüdisch. Die Juden sind die Träger von dem, und das muss verdichtet werden. Also da in dieser ganzen Konstruktion, Antisemitismus und Kapitalismus, das ist ja eigentlich, das ist eine Krisentheorie, die sagt, in der Krise werden Juden das Problem ist doch, dass dieser Krisenbegriff ja sowieso auch bei allen Traditionsmarxisten unstrittig ist, dass es nämlich immer wieder Krisen gibt und so weiter und dass dann böse Dinge passieren in der Krise. Die Existenzkrise aber vorausgesetzt. Aber der Punkt, wo wir darauf hinaus wollen, ist doch die Krisentheorie, die sich auf dieses letztlich auf dieses Maschinenfragment in den Grundrissen stützt, wonach argumentativ sozusagen aufgezeigt wird, dass eine Produktion, die zum Maß des gesellschaftlichen Reichtums das Quantum der verausgabten Arbeit nimmt, zusammenbrechen muss, wenn dieses Quantum der verausgabten Arbeit schrumpft. Also praktisch ist das dieser Krisenbegriff, der sozusagen die absolute Krise des Kapitals meint, die historische Schranke. Während dieser andere Krisenbegriff bei Postone und allen möglichen Traditionsmarxisten, also der wird auch nicht in dem Aufsatz. Ich glaube, der ist einfach nur der unterstellt den, der insofern als er ja auch unproblematisch ist, weil ja niemand leugnet, dass es immer mal wieder Krisen gegeben hat, in denen alle möglichen garstigen Dinge passiert sind, Antisemitismus und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt, worauf jetzt der Ernst Schnell hinaus will, wenn er sagt, es wäre eine Krisentheorie bei Postone. Daniel noch? Ja, zieht man auf, braucht der darauf antworten. Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Abstraktionsebenen, nicht das, was Hans eben angedeutet hat. Die eine eben, das Gefühl, der innere Widerspruch auf der Ebene der objektivierten Totalität stattfindet. Und natürlich gibt es da auch ideologische Reaktionen, zum Beispiel Antisemitismus. Nur diese ideologischen Reaktionen sind ja an der Ebene, nicht auch wenn die beiden Ebenen zu vermitteln. Das wäre die Ebene der Ideologiekritik, so wie es bei dir anhört, scheint es so aus der ideologiekritischen Ebene sozusagen die Krise ableiten zu wollen. Und ich glaube, das kann man nicht machen. Okay, also dann würde ich nicht verstehen, wobei das Tor der Krise gekriegt ist. Ja, weil er hat auch in seinem Text Antisemitismus und Nationalsozialismus. Ich hatte das auch nicht einfach verraten. Die ganze Sache also ich versuche nicht in dem Aufsatz mit der Potenzialität des Vernichtungsantisemitismus und Bedarfsstelle der Zeit zu berechnen, weil die Gase ist unter welcher Situation. Der Nationalsozialismus kann auch nicht wirklich werden. Genau, aber keine Existenzkrieg der Kapitalform, das wäre nachher 20 bis 33. Da sagte ich gerne von der Anfrage irgendwie, es geht nicht darum, wie es durchbrach, wie genau es rauskommt, sondern einfach nur was da durchbrach. Es gibt abstrakte Ebene. Ich glaube, wir bremsen nicht jetzt mal. Abstrakt und konkret und so weiter. Und es wäre möglich, dass die Teilnehmer nicht uns als Schwerpunkt des Protests geben wird, die sozusagen affirmativen Protest auf die Ebene darzustellen. Darf ich mal kurz euch unterbrechen? Also angesichts der etwas stickigen Luft hier drin, würde ich also vorschlagen, dieses wird es doch möglichst zügig versuchen, mit dem Beitrag vom Ernst zu Ende zu kommen, dass wir dann mal hier kurz lüften, frische Luft schnappen und dann nochmal diskutieren, wenn das euch recht ist. Ja, Georg, du hast so recht. Wolltest du jetzt da noch etwas sagen? Gut, dann bitte ich dich, Ernst, jetzt weiterzumachen. Ja. Du warst es, glaube ich, hast auf das Maschinenfragment hingewiesen. Ja. Ne? Ja. Das Seltsame ist, in seinem Buch auf Seite 68 verweist Moishe Postone selbst mit einem Zitat das berühmte Maschinenfragment, Seite 601. Ich lese mal kurz vor, nur damit es rekapituliert wird. Gerade haben wir darüber gesprochen. Das Kapital, also er zitiert unter Hinweis, was ist denn der Grundwiderspruch im Kapitalismus, zitiert er also diesen aus dem Maschinenfragment, das Kapital selbst ist der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren stört, versucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Also immerhin ahnt wohl Moshe Postone, dass das einer der wichtigsten Aussagen in Sachen Krisenerfassung, Krisenanalyse, Krisenkritik, Krisentheorie ist. Auf der anderen Seite, ich habe das Wort schon mal benutzt, steht es erratisch in diesem Buch da. Er geht darauf später und hat es auch vorher nicht gemacht, nicht mehr ein. Also er benutzt diese marxische Aussage nicht, um wenigstens auf eine Krisentheorie hinzuweisen. Bei einem Buch, das heißt Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, erwarte ich nicht eine ausführliche, also jedenfalls nicht zwingend eine ausführliche Krisentheorie, aber zumindest mal einen Hinweis, in welche Richtung eine Krisentheorie gehen könnte oder sollte. Er spricht doch durchaus von positiven Widersprüchen im Kapitalismus. Das macht er auch im Buch. Das macht er auch im Buch, richtig. Ja, aber er benutzt es nicht, um wenigstens auf eine derartig fundierte Krisentheorie hinzuweisen. Er weist auf gar nichts hin und das ist das Enttäuschende. Wie gesagt, ich erwarte nicht eine ausführliche Krisentheorie à la Robert Kurz in so einem Buch, aber ich erwarte, wenn das schon so allgemein gefasst ist und sozusagen die Grundlage der Wertkritik oder eine der Grundlagen der Wertkritik mit darstellt, erwarte ich zumindest mal einen mehr oder weniger ausführlichen Hinweis und den bringt er nicht. Und ich würde sagen, in der Krise des Kapitals wird nach Kulmen sich immer so etwas wie Nationalsozialismus und Vernichtung, der Versuch, den Wert zu vernichten, also den zersetzenden Wert zu vernichten, die naturwissige Folge sein. Also wenn es kein emanzipatives Potenzial in der Gesellschaft gibt, das in der Lage ist, die Krise anders zu wenden, die es gibt, ja, dann wird die Folge sein, Vernichtung der Juden in irgendeiner Form. Weil die Juden die Projektionsfläche für das falsche am Kapital sind. Ja, das ist keine Krisentheorie. Entschuldigung, aber das ist jetzt nicht. Aber, es geht jetzt um das akkumulationstheoretische Problem und das behandelt er nicht. Natürlich behandelt er alle möglichen Aspekte einer Krise, die mal existiert hat oder noch kommen kann, aber er begründet nicht akkumulationstheoretisch, wie überhaupt das Kapital sozusagen irgendwie eine historische Schranke haben sein kann. Ja, er bringt das eine Marketal, aber er behandelt das ja nicht weiter. Das ist doch. Das für den Leser vielleicht dazu bestimmt und zu verstehen, nicht? Naja. Das ist uns. Naja. Aber es ist. Das heißt, jeder, der es verstanden hat, soll davon ableiten, ob das zu meiner Krise führt. Warum es zu meiner Krise führt? Naja. Er wird das bestimmen. Ich würde vorschlagen, dass wir alles wirklich referieren lassen. Also gut, dann machen wir das jetzt bitte. Also jetzt versuchen wir so ein bisschen mit Zwischenbemerkungen noch zurückzuhalten, damit wir zu Ende kommen und dann mal ein bisschen lüften können hier. Ja, also aufgrund der Lüftungsgeschichte stimme ich dem zu, obwohl ich ehrlich gesagt froh bin, wenn die Diskussion aufkommt, aber die kann man aufgrund der klimatischen Verhältnisse auch noch später zusammenhängend führen. Als einen Hinweis oder einen weiteren Hinweis, warum ein Moshe Postone trotz einiger richtiger und guter Ansätze nicht bis zu einer, ich sag mal so, radikalen Krisentheorie kommt, ist die von ihm so genannte Dialektik von Transformation und Rekonstitution. Also wer das Buch nicht gelesen hat, für diejenigen oder die es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf haben, erläutere ich das mal so kurz, wie es geht. Transformation, muss man zunächst erstmal sagen, hat jetzt nichts bei Postone, nichts mit dem Thema zu tun, worüber wie die Überschrift hier für das ganze Seminar bedeutet, weil wir verstehen, und das ist eigentlich Konsens bei den meisten Linken, unter Transformation irgendetwas von hier nach dort, also vom Kapitalismus zu einer nicht- oder trans- oder postkapitalistischen Gesellschaft. zu transformieren. Was Postol unter Transformation versteht, ist, dass durch die ständige Revolutionierung der technischen Voraussetzungen oder des Produktivitätsniveaus eine ständige Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse stattfindet und dadurch, dass diese Transformation aber trotzdem den Wert immer wieder als Ergebnis und als Voraussetzung setzt, rekonstituiert sich diese Gesellschaft auf der Basis der Werteproduktion immer wieder selbst. Insofern ist für ihn, er nennt es dann auch mal Tretmühleneffekt, für ihn ist es wichtig zu verstehen, dass diese Transformation und diese Rekonstitution immer wieder dazu führt, dass der Kapitalismus sich selbst wiederherstellt und somit praktisch, wenn nicht von außen eingegriffen wird, immer wieder sich selbst herstellt und auf ewig angelegt ist. Mit seinen Widersprüchlichkeiten, aber diese Widersprüchlichkeiten müssen dann, so meine These, von irgendwie gearteten revolutionären oder transformativen Subjekt aufgelöst werden. Und das ist sozusagen eine Übertragung der alten Klassenkampf-These, wo also die Arbeiterklasse die das revolutionäre Subjekt war. Das ist heute ein bisschen anders. Anhänger von Hart und Negri würden sagen, das ist die Multitude, die dafür zuständig ist, jetzt dieses von außen herantragende aktive und transformative Moment an diese Widersprüchlichkeit anzulegen. Oder es sind auch irgend verschiedene, Moshe Postol äußert sich da nicht so besonders spezifisch, irgendwelche Bewegungen wie die Ökologiebewegung, die Frauenbewegung oder auch andere gesellschaftliche Bewegungen, in Anführungsstrichen, wie wir sie heute haben. Das heißt also, mit der These, die er hat von Widerspruch, Transformation und Rekonstitution des Wertes innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, ist es nicht möglich, dass der Kapitalismus von selbst sozusagen kategorisch aufgehoben werden kann, sondern es muss ein revolutionäres oder ein anders geartetes transformatives Subjekt her, das dann an diesen Widerspruch rangeht und den versucht zu überwinden und aufzulösen. Das ist also jetzt so eine Möglichkeit oder ein Hinweis darauf, warum es ihm nicht gelingt, eine Krisentheorie zu formulieren. Das Zweite ist, haben wir, glaube ich, auch im Lauf der Diskussion heute schon mal kurz erwähnt, er ist zwar, und es geht um den Begriff der Arbeit, Ontologie der Arbeit oder Nicht-Ontologie, er ist zwar einer der Ersten, der darauf hinweist, dass der Begriff der Arbeit ein spezifisch kapitalistischer oder ein für die kapitalistische Gesellschaftsformation spezifischer Begriff ist. Das heißt, die Arbeit, so wie wir sie heute haben, aufgetrennt in abstrakte und konkrete Arbeit, ist keine der Ontologie oder einer sozusagen dem ewigen Sein des Menschen eigene Eigenschaft, sondern eine spezifisch kapitalistische. Später kommt er aber immer wieder darauf zurück, dass die Arbeit, so wie sie heute kapitalistisch bestimmt ist, mehr oder weniger als Arbeit eingezwängt ist in die Wertproduktion, in die kapitalistischen Verhältnisse. Und diese Arbeit könnte dann befreit werden, sozusagen von diesem Gefängnis, ich will jetzt nicht sagen von diesem eisernen Gefängnis, von diesem Gefängnis befreit werden und dann sich völlig anders, also nicht so idealistisch, aber doch völlig anders entwickeln, wenn diese Fessel der Wertproduktion abgeschafft ist. Mit dieser sozusagen auf der einen Seite doch irgendwie ontologischen Auffassung von Arbeit, auf der anderen Seite die Ablehnung einer Ontologisierung der Arbeit, kommt da also auch nicht zu einem konsistenten Begriff von Arbeit. Und damit ist es für ihn auch schwierig zu formulieren, wenn die Arbeit jetzt ja nicht so präzise ein Spezifikum des Kapitalismus ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen was mitschwingt in einer ganz anderen Art und Weise, war das früher auch schon mal so, irgendwas mit Arbeit und wird auch im postkapitalistischen Gesellschaftsformationen auch wieder irgendwie so was Ähnliches sein, bloß eben befreit. Wenn also der Begriff der Arbeit nicht so richtig fassbar ist, ist es natürlich auch schwierig, den Begriff der abstrakten Arbeit, der wertbildenden, der substanzbildenden Arbeit präzise zu formulieren. Und wenn das wegfällt als handhabbarer Begriff, ist es schwierig, eine Krise zu oder eine Krisentheorie zu formulieren, weil die ja auch prozessierender Widerspruch, haben wir gerade vorgelesen, bei Marx in den Grundrissen, sozusagen der zentrale Begriff ist, der dazu führt, dass diese Widersprüchlichkeit eben da ist. Auf der einen Seite ist die, ich wiederhole es nochmal, ist die Arbeit oder der Wert die Voraussetzung, abstrakte Arbeit die Voraussetzung für kapitalistische Produktion überhaupt. Auf der anderen Seite wird sie mittels Produktivitätssteigerung immer weiter aus dem Arbeitsprozess rausgedrängt. Wenn dieser Arbeitsbegriff nicht wirklich präzise genug ist, kann ich ihn auch nicht so handhaben, dass ich ihn in diesen Begriff des prozessierten Widerspruchs mit einführe, und damit habe ich auch ein Problem, eine sinnvolle oder eine radikale Krisentheorie zu formulieren. Aber er geht darauf ein, dass also Arbeitsteilung und insbesondere auch Arbeit im Prozess sind totalen Überprozesse, dass er was typisch kapitalistisch ist. Ja, ich sage ja, auf der einen Seite ist er tatsächlich. Dass das überwinden werden würde, wenn man quasi an, also je mehr man quasi Automatisierung beispielsweise durchsetzt, indem man am Ende des Buches beispielsweise auf die Großindustrie etwas eingeht. Da schreibt er doch schon ein bisschen mehr, würde ich mal sagen, wenn er einfach mal ein bisschen unterschiedlich ist. Nee, unpräzise. Er wäre einfach nur so ganz grob. Er ist sich nicht sicher. Ne? Also ich will ihm nicht Grobheit unterstellen oder so, sondern er ist sich nicht sicher. In der Fassung des Begriffs Arbeit, ist es jetzt nur ein Begriff, der vor dem Kapitalismus, während des Kapitalismus und nach dem Kapitalismus meinetwegen unter verschiedenen Gesichtspunkten zu fassen ist? Oder ist es eben einer, so wie wir sagen, das ist ein Begriff, der genau im Kapitalismus entstanden ist, vorher gab es ihn nicht, und mit der Überwindung des Kapitalismus wird auch der Arbeitsbegriff verschwinden. Und diese Klarheit des Begriffs von Arbeit, die hat er nicht, sondern er ist auf der einen Seite über mehrere hundert Seiten am Anfang einer der wenigen, die angefangen haben zu sagen, nein, Arbeit ist kein ontologischer Begriff, und hinten löst er oder weicht er das Ganze wieder auf, indem er sagt, auch eine postkapitalistische Gesellschaft wird irgendetwas ganz anderes, aber eine Art von Arbeit, er setzt sie dann immer in Anführungsstrichen, noch haben, aber das ist eben dann eine Arbeit, die keine Werte mehr schafft. Aber es ist eben noch eine. Ja, aber wenn das in Anführungsstriche setzt, ja, ja sagen, dass ihm eigentlich der Begriff dafür fehlt. Vermutlich. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Also, das kann man doch gar nicht anders sagen. Also, es wurde immer gearbeitet. Die Menschen waren immer tätig. Das gehört wirklich. Ja, das sind schon zwei verschiedene Sätze. Des menschlichen Daseins, Natur zu bearbeiten. Darf man die Diskussion verschieben? Nach der Form der Gesellschaft ändert sich der Arbeitsbegriff. Den Begriff, den die Menschen, die arbeiten, von der Arbeit haben. Das ist doch irgendwie selbstverständlich. Deswegen kann man gar keinen universellen Begriff, überhistorischen Begriff von der Arbeit je formulieren. Ja, aber das ist doch genau der überhistorische Begriff, wenn du sagst, die Menschen haben immer gearbeitet. Na gut, also wir diskutieren das in einem anderen Zeitpunkt aus. Ich meine, das ist doch auch beim Markt so. Wenn man die das sagt er auch so. Ja, ja. Die Problematik ist bekannt. Tätig sein, Natur arbeiten. Ja, ja, aber. Dabei bewusst und das bewusst zu machen. Wir diskutieren das vielleicht außerhalb der Tagesordnung mal. Das ist geschenkt, das ist aber nicht die begriffliche. Und das muss befreit werden. Und das muss von Herrschaft frei werden. Ja, das ist aber. Von gesellschaftlicher Herrschaft frei sein. Ja. Wenn du dir das für die Diskussion nochmal merkst, ja, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Ich will bloß noch weil ich ja gebeten worden bin, das zu Ende zu führen, noch einen Hinweis auf den Postone. Der habe ich jetzt einfach mal so eine These aufgestellt, dass er die Empirie gegenüber der Theorie ein kleines bisschen vernachlässigt. Also der Standardsatz, die Empirie ist diejenige der Theorie und die Theorie ist diejenige der Empirie, sprich, das ist ein dialektisches, ein Verhältnis, das man nicht voneinander trennen kann. Also eine Empirie, die keine Theorie kennt, gibt es nicht oder führt zu nichts und umgekehrt. Genau das versucht er hier zu vermeiden, weil er in dem ganzen Buch sozusagen von der Empirie wenig oder gar nichts sagt. Und wenn ich diese Empirie vollkommen außer Acht lasse, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass die Theorie, die ich aufstelle oder die Behauptungen, die ich aufstelle, so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, als würden sie irgendwo mehr Konstrukte des Gehirns als Konstrukte, die ich in der Gesellschaft vorfinde, sein. Und das geht mir bei ihm ein kleines bisschen ab. Und insofern ist es jetzt kein wichtiger oder nicht der wichtigste, aber vielleicht einer der Hinweise darauf, dass es ihm einfach nicht gelingt, anhand von empirischen Tatsachen und dann darauf fußender theoretischer Durchdringung eine Krisentheorie zu formulieren, sondern er nimmt diese empirischen Tatsachen gar nicht zur Kenntnis oder führt sie hier in dem Buch zumindest mal nicht auf. Und dadurch entgeht ihm dieses Wechselverhältnis zwischen Theorie und Empirie, was aber für die Formulierung einer Krisentheorie nicht ganz unwichtig ist. Ja, das war jetzt im Prinzip erstmal die wesentlichen Dinge, die wir in dem Seminar diskutiert haben. Ich will bloß noch abschließend ein paar Bemerkungen machen zu seinen Verdiensten bzw. zu seinen Argumenten, die er in dem Buch bringt, die aber auf dem Seminar jetzt nicht die zentrale Rolle gespielt hatten. Auf eins möchte ich nochmal hinweisen, was im Laufe meines Vortrags schon mal genannt worden ist, der Begriff der Transformation, so wie wir den hier als Überschrift für das Seminar gewählt haben, der kommt, so wie wir ihn verstehen, bei ihm gar nicht vor, sondern nur in diesem eingeschränkten Sinne, Transformation, eine ständige Transformation der Produktivität oder der Arbeitswelt, aber die Transformation einer ganzen Gesellschaftsformation in eine neue, bewusste Gesellschaftsformation, das kommt als Begriff bei ihm so überhaupt nicht vor. Er hat noch eins oder zwei Dinge, die also auf dem Seminar keine Rolle gespielt haben, aber ich sage mal für diejenigen, die das Interesse haben, ihn zu lesen. Es kommen auch Kritiken an verschiedenen, in dem Buche, an verschiedenen Marxisten oder auch kritischen Theoretikern vor. Also er unterstellt zum Beispiel dem Horkheimer von der Frankfurter Schule seine pessimistische Wende, die würde darauf zurückzuführen sein, dass die Widersprüche, die auch ein Horkheimer in der Gesellschaft immer wieder gesehen hat, irgendwann mal zu einem Stillstand gekommen wären und dadurch sozusagen dem Horkheimer es vollkommen entgeht oder er dann keine Möglichkeit mehr hat, aufgrund von widersprüchlichen Entwicklungen der Gesellschaft irgendwelche, ich sag mal, Aussichten für eine Zukunft zu finden. Und dann die zweite Kritik, die er zum Beispiel an Habermas formuliert, ist diejenige, dass der Habermas versucht hat, weil er entweder die Widersprüchlichkeit dieser Gesellschaft nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte, Reduzierung der Problematik auf die Interaktion zwischen den Menschen wird von Postolen sozusagen als einer der Teile aus der linken Diskussion kritisiert, die also sozusagen in Sackgassen führen. Ja, werde ich mal gesagt, angesichts der Tatsache, dass es wirklich stickig ist, finde ich inzwischen auch, lasse ich es hier mal damit bewenden. Und wenn dann noch Fragen sind, ich habe noch ein paar Zitate, falls die dann nötig werden. Also ja. Mein Vorschlag, wir machen